Wer den Zusammenhang zwischen Geld und Gold mit dem Rabbinismus recht verstehen will, der bedenke, dass der Jude des Ostens vor Geldgeschäften seinen Rabbi um Rat fragt. Dieser aber ist eingeweiht nicht nur in das Geheimnis des jüdischen Sieges, sondern weiß auch, wie irgendein Börsianer Bescheid mit allen Papieren, Manövern und Tricks. Einen besseren Beleg für das Wesen dieser Religion kann man sich wohl nicht wünschen. Auch die Tatsache, dass in Österreich zur Zeit, da es galt, unsere Währung so rasch als möglich dem Nullpunkt zuzunähern, es zwei Rabbinersöhne waren, die große Papierkronenfälschungen vornehmen, wirft ein grelles Licht auf Religion und Geist der Juden. Ist doch eine derartige Fälschung im Sinne der Eingeweihten sicherlich geradezu als religiöse Handlung zu betrachten. Abermals ist es Sache des primären Geistes, hier das Werk der Erlösung mit lächelnder Selbstverständlichkeit zu vollbringen. Ist doch der ganze Aberwitz eben nur darin zu suchen, dass die fixe Idee einer wertbeständigen, also goldenen Wertmessermenge dem im Umlauf befindlichen Papier erst seinen Wert, seine Bedeutung, seine Zuverlässigkeit gewähre. Da aber jahrzehntelang alles sich nach dieser Denkweise in schönster Ordnung hätte abspielen können, wenn in den Kellern einer Bank nur die nötige entsprechende Goldmünzenmenge sorgfältig aufbewahrt worden wäre, dann also, wenn das Nichtvorhandensein des Goldes nie aufkäme und nur alle gläubig davon durchdrungen wären, es sei tatsächlich vorhanden, alles sich unbestreitbarerweise genau so, als wäre das Gold da, in schönster Ordnung abspielen könnte und müsste, so entpuppt sich diese Auffassung vom Geldwerte als eine Fiktion, als die von den Besitzern des Goldes schlau ersonnene Fabel, die sie zur Beherrschung und Vergewaltigung der Ahnungslosen ersonnen haben und deren Aberwitz und Sinnlosigkeit sie als ein ängstlich verborgenes Geheimnis durch viele Jahrhunderte zu hüten wussten, welche lange Zeitdauer an der Narrheit und der Verblendung der Genarrten nichts zu ändern vermag. Gleich hier soll ein für allemal einer der wichtigsten Einwände gegen diese erlösende Einsicht entkräftet werden. Die Verfechter der Metallgeldtheorie betonen stets, dass bei Zahlungen des einen Staates an den anderen doch nur das wertbeständige Metall dies ermögliche, da ja der fremde Staat mit anderem Papiergeld operierend mit fremdem Papiergeld nichts anzufangen wüsste. Wenn aber ein im Kriege besiegter Staat dem anderen Kontribution zahle, dann geschehe es doch immer nur in barer Münze als dem einzigen jenem Staate wertvollen und also wertbeständigen Mittel. Darauf aber ist Folgendes zu erwidern. In dem Augenblicke, wo ein Staat an den anderen Metallgeldzahlungen leistet, ist es nicht der Geld, sondern der Warenwert des Metalles, der an Zahlung stattritt, dieweil ja der mit fremden Metallgelde bezahlte Staat dies alsbald einschmilzt und in seine eigene Münze umprägt und so auch nur die Bezahlung nach dem eigenen Münzwert der gesamten bezahlten Metallmasse einschätzt und berechnet. Als zum Beispiel nach dem Kriege des Jahres 1866 Österreich an Preußen Kriegsentschädigung zu zahlen hatte, so geschah es aufgrund der damals in Österreich bestehenden Silberwährung in so vielen Silbergulden, als der geforderten deutschen Talerforderung dem wahren Werte nach entsprechen mochte. So war es dann nicht das Geld, womit begreiflicherweise der fremde Staat befriedigt wurde, sondern das Silber, das ebenso gute Dienste leistete wie bei Goldwährung Gold und wie bei Papierwährung eben jede beliebige Warenmenge, deren Gesamtwert in den Wertmessereinheiten des Siegerstaates bemessen, der gestellten Entschädigungssumme entsprechen mochte. Ebenso gut hätte die Zahlung in Holz oder in Vieh, in Maschinen oder in Möbeln, ja in Arbeitsleistung durch Untertanen des besiegten Staates bezahlt werden können, wie es ja auch nach dem Weltkrieg von Deutschland an Frankreich, der Wiederaufbau, vorgesehen worden war, was allerdings dann nicht ausgeführt wurde, da der jüdische Weltgeheimbund es vorzog, Deutschland mit Geldforderungen zu ruinieren und dem französischen Volke zum Zwecke der Verewigung des Hasses einzureden, Deutschland wolle keine Wiedergutmachungsarbeiten leisten, was in der Tat den Bauern der Grenzgebiete eingeredet wurde, zu deren ungeheurer Entrüstung und neu auflebendem Maße. Jedenfalls muss beherzigt werden, dass das Geld eines Staates zwar in seinem Hoheitsbereiche Wertmesser und Wertträger ist, fremden Staaten gegenüber aber nur Warenwerte an Zahlung stattreten können, weshalb denn das Metallgeld nach dieser Richtung hin nicht nur nicht nötig, sondern geradezu nicht vorhanden ist, dieweil ja der fremde Staat es höchstens zu dem Zwecke eigener Geldumprägung verwendet oder aber zur Warenbeschaffung aus jenem Staate, wo es dann nur vorübergehend an deren Stelle tritt. Also weder nach außen hin noch gar im Innern kann Gold als Basis des Geldes irgendwie Notwendigkeit oder gar guten Sinn für sich in Anspruch nehmen. Erschütternd wirkt es, in Schlesingers und Schobers Schriften zu ersehen, wie diese zwei alle Phasen des Aufstiegs der Weltfinanz zur Herrschaft erkannten, in ihrem tiefen Verderben für den Staat bezeichneten, aber all ihr Reden an dem siegreichen Wollen der Geldgewaltigen, an der ungeheuren Überredungsgewalt der gesamten Presse, an der Ahnungslosigkeit und Denkunfähigkeit derer, die als Volksvertreter zu entscheiden hatten, zu Schanden wurden. Diese Phasen aber waren Abschaffung des freien Ausprägungsrechts von Silberkronen durch private, aber auch durch ministerielle Verfügung des jüdischen Finanzministers Steinbach, dadurch fühlbar werdender Geldmangel in Österreich und nunmehr einsetzendes Finanzmanöver, diesen Geldmangel durch Einführung der Goldwährung zu beheben. Dann unter dem erwähnten, deutlichst aus dem Hause Rothschild untertänigen Minister Plähner die Einbringung der Goldwährung vor das Parlament. Und nun, in Schlesingers Schrift abgedruckt, das Gutachten der Experten über diesen Währungswechsel, eine der wertvollsten Dokumente für die Ahnungslosigkeit auf der arischen, für die schlaue Verstellung und psychagogische Gerissenheit auf der anderen Seite. Dann die Bestellung der österreichisch-ungarischen Bank als Notenbank. Ihr das Recht zuerkannt, Banknoten zu drucken aufgrund des in ihren Kellern aufbewahrten Goldschatzes. Einer der privaten Aktiengesellschaft demnach die Hoheitsrechte des Staates auf Geldausgabe überantwortet. Die Ungeheuerlichkeiten der Goldanleihe mit ihrem Wahnwitz an Zinsen und Risikoprämien. Der vergebliche, verzweifelte Versuch, Österreich vor all dem Wahnwitz zu bewahren, Schlesingers Reden und Eingaben, Schobers Gänge zu den Abgeordneten, der letzte verzweifelte Versuch, den Irrsinn der Barzahlung an das Ausland abzuwehren, deren selbstverständliche Folge sein musste, dass das als Deckung so hoch gepriesene Gold sich mit tödlicher Sicherheit ins Ausland verflüchtigen musste. Alles vergeblich von den Zweien bekämpft und alles mit spielerischer Leichtigkeit durchgesetzt vom herrlichen Zusammenspiel der Presse, Bestechung und psychagogischer Volksverdummung. Alles, was nun an Staatsbankrott, wenngleich unausgesprochenem, kommen musste, war von Schober und Schlesinger vorausverkündet, ja tabellarisch errechnet worden. Der Kaiser selbst, ahnungslos in Geldsachen wie irgendeiner, beschwätzt von Judenberatern, den Kaisertreuen geknebelt mit dem Hinweis, dies alles sei auch allerhöchster Wunsch und Willen. So wie bei einer tadellos funktionierenden Maschine, wo Rat in Rat eingreift, war alles geschehen, das jüdische Wollen zu verwirklichen, den ohnmächtigen, auf vier Augen gestellten arischen Willen auszuschalten.